jetzt schon sehr, sehr lange mit Gott unterwegs und du hast dich da ja schon geschult und ganz, ganz viel gelernt. Hat sich denn das Hören für dich verändert? Also ist es so, dass Gott jetzt beispielsweise mehr in so Visionen zu dir spricht? Oder hast du mehr Träume? Oder hörst du die leise Stimme in deinen Gedanken mehr? Also ich glaube, der Schlüssel ist einfach, ich habe gelernt, mehr Raum zu geben. Und wenn du mehr Raum gibst, gibt es auch mehr Dialog. Kriegst du auch mehr auf deinen inneren Bildschirm. Das ist genau wie in der Ehe. Ja? Wenn ich mit meiner Frau nicht rede, gibt es Kommunikationslücken, gibt es Herausforderungen, ist ja ganz logisch. Jeder Therapeut sagt, das geht nicht. Also man muss im Dialog bleiben. Man sollte den Raum kreieren und die Regelmäßigkeit. Nur dann lernt man die Stimme Gottes mehr und mehr hören. Und so hat sich das verbessert, weil ich mehr Raum gegeben habe. Wenn ich jetzt anfange, wieder weniger Raum zu geben, wird das Reden drastisch zurückgehen. Also das heißt, der Schlüssel ist eigentlich wirklich, ne, zu sagen, Gott, ich will die Beziehung zu dir und ich möchte von dir hören und ich habe hier einfach, ne, ich quatsch dich nicht nur voll, sondern ich habe auch Phasen und dann auch dran zu bleiben, wenn man irgendwie mal nichts hört, ne, dass man da nicht enttäuscht ist, sondern dass man dann weitermacht und am nächsten Tag wieder den Raum gibt. Weil wir haben ja das Versprechen in der Bibel, wir haben die Zusage, ne, meine Schafe hören meine Stimme. So, das heißt, versprochen, du bist mein Schaf, du hörst meine Stimme. So, und dann steht da auch, und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das heißt, ne, ich kenne sie, hier ist dieser Beziehungsaspekt, dieses, ne, ich komme immer wieder in meiner stillen Zeit, ich kenne dich, Gott, ne, keine Ahnung, wo die Zeiträume sind, wo ich immer wieder mit dir spreche, ob es im Auto ist, unter der Dusche, ne, wie auch immer. Aber dieser Beziehungsaspekt ist so wichtig. Und da heißt es auch, und sie folgen mir nach, ne, dieses, okay Gott, du hast es gesagt und ich höre auf deine Stimme und ich folge auch den Instruktionen. Aber wir haben hier ein Versprechen, Gott spricht und das ist so Fall. Schön. Und das, um bei dem Bild zu bleiben, der Hirte und die Schafe, ich denke, die Schafe hören seine Stimme, wenn sie auch nah genug dran sind. Also wenn ich dem Hirten den Rücken kehre, werde ich nicht hören. Ja, je näher ich dran bin und je mehr ich frage, umso mehr wird er sich mit mir unterhalten. Ja, du hast letztens eine hammerhafte Predigt gehalten und da war ein Satz, den ich auch total wichtig fand, war, Gott macht es immer durch Menschen. Gott macht es durch Menschen. Ne? Und das war bezogen auf, ne, sein Wirken. Beispielsweise, wenn du jetzt einen Heilungsgottesdienst hast, du kannst nicht heilen, Gott heilt und er heilt dann durch dich. Aber du betest, ja? Das heißt, Gott macht es durch Menschen. Und Gott spricht auch durch andere Menschen. Ja. Beispielsweise, ne, wenn ich mir jetzt eine Predigt anhöre, ist es manchmal wie, wenn ich die Bibel lese und der Heilige Geist mir so, ne, so einen Satz unterschreibt. Hier, Janina, das ist jetzt gerade für dich das Learning oder hiermit baue ich dich gerade auf. Ne? Was auch immer es gerade ist. Das heißt, so spricht Gott durch andere Menschen. Aber manchmal kommen ja auch Menschen zu ein und sagen hier, ich habe einen Eindruck von Gott für dich. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie gehe ich denn damit um? Ne? Weil wir, ne, wir müssen ja selber prüfen und lernen, in den richtigen Kanal zu tunen. Ja. Bei einer anderen Person kann ich das ja noch schwieriger kontrollieren. Hat die jetzt in den richtigen Kanal getunt? Ich will es aber auch wertschätzen. Aber wie gehe ich damit um? Ja, zunächst mal kommt es ja erstmal ganz drauf an, es erzeugt ja in dir etwas in dem Moment, ja. Wenn du merkst, es bestätigt etwas, wo ich gerade im Prozess sowieso drin bin, wo Gott schon geredet hat, dann kannst du sagen, danke, das hat mir geholfen. Ansonsten würde ich auch sagen, vielen Dank für deine Anregung, wenn du merkst, das ist etwas, das kommt gleich auf die Ablage oder das kommt aus dem falschen Motiv heraus, kommt gleich in den Papierkorb, aber Dankeschön. Ja, also es ist der Punkt einfach, dass wir mit offenem Herzen zuhören und einfach auch ein bisschen relaxter damit umgehen, mit diesen Eindrücken und den Worten. Ja, dass man nicht gleich von einem Wort, was jemand, der prophetisch ist, einem weitergibt, sein ganzes Leben darauf ausrichtet, ist bedenklich. Wir haben ja schon drüber geredet, da gibt es ja einige Kriterien, die wir einsetzen können. Und das Wort prüfen, nochmal fragen. Nicht sofort nach Japan gehen und sein Leben in ein Desaster stürzen, sondern wirklich bedacht. Ja. Also ich glaube auch, dass der Wille Gottes an uns wächst. Manchmal muss er dann auch, wenn er dich da haben will in Japan, dann wird das auch irgendwo wachsen. Dann kann man immer noch beten, Herr, ich bin noch unsicher, aber lass deinen Willen an mir wachsen. Und er wird wachsen im Herzen, er wird wachsen durch die Worte, die du kriegst, die Eindrücke, die du kriegst. Es wird sich verdichten. bis dann die innere Schubkraft da ist, den Aktionsschritt zu machen. Das heißt, das ist ja auch so eine Möglichkeit oder so eine Sicherheit, die wir bekommen, wenn es dann immer weiter wächst, dass das, was wir gehört haben, tatsächlich von Gott war. Ja. Kannst du das noch irgendwie so beschreiben, wo du dir so richtig sicher warst oder was sind so Anzeichen, das war jetzt Gott, der zu mir gesprochen hat? Also woran erkenne ich, dass Gott wirklich zu mir geredet hat? Also sehr häufig ist es dieses innere Gefühl, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ja? Du hast eben so ein Beispiel gebracht, du hast eine Predigt und bam, der eine Satz spricht dich an, du weißt, Gott hat zu mir geredet. Ja? Dann gibt es eine Aussage in der Bibel, in Jeremia 23, dass sein Wort in unserem Herzen brennt. Ja? Es brennt im Herzen und weil es brennt, ja, bin ich total begeistert. Also neulich saß ich am Schreibtisch und ich bekam ein Wort und ich war so begeistert, es brannte so sehr, dass ich erstmal meiner Frau, der Uta, erstmal erzählt habe davon. Ja. So, es brennt. Dann geht im gleichen Vers geht's weiter, dass das Wort ist wie ein Hammer. Ja. Ich sag mal ein Hammer, wir haben ja von Netflix auch geredet oder von Wiederholung bei dir. Ja. Manchmal brauchst du, bis der Nagel drin ist. Und Gott ist auch geduldig und er haut immer wieder drauf, bam, bam, bam, bis der Nagel völlig drin ist. Ja, also das ist, das Wort ist wie ein Hammer, es ist wie ein Feuer. Und manchmal, und das betrifft jetzt mal mehr so, wenn du stärker im Prophetischen drin bist, ist das Wort auch wie eine Last. Ja, im Alten Testament lesen wir, die Hand des Herrn kam auf die Person. Ja, es wird quasi wie eine Last beschrieben für Jeremia oder die anderen Propheten, die das hatten, war es häufig eine Last. Und die Last blieb, bis sie das Wort weitergegeben haben. Und warum war diese Last da? Weil sie manchmal negative Dinge auch sagen mussten, korrigierende Dinge sagen mussten. Und es fällt dir nicht leicht. Es ist wirklich wie eine Last. Und wann weißt du, ist der richtige Zeitpunkt gekommen für die Last? Wenn du es nicht mehr aushalten kannst. Ich glaube, dann kommt der Punkt und dann sprichst du es aus. Wir sehen ja, Jona ist ja weggerannt, auch vor der Last, wenn du so willst, ja. Und ist ein paar Schleifen gegangen, bis er das Wort gebracht hat. So, in diesem Sinne, und natürlich, wie gesagt, das klassische Kriterium, was du schon gesagt hast, es sollte in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein. Das sind, sagen wir mal, so einige Dinge, die uns Sicherheit geben können, dass Gott geredet hat. Übrigens auch der Frieden. Ja? Der Frieden über eine Situation. Also wenn ich einen totalen Unfrieden habe, hier kommt wieder die intuitive Ebene, wo Gott auch zu uns reden kann. Ja? Also wir sollten all diese Türen aufmachen, mentale Bilder. Ja? Du siehst am Tag etwas oder du träumst etwas. Nimm die Dinge einfach ernst und schau, dass der rationale Hirnfilter für eine gewisse Zeit mal ein bisschen ausgeschaltet ist, sodass die Ebene des Geistes, wo Gottes Geist zu Hause ist und mit deinem Geist verbunden ist, zu dir reden kann. Aber das setzt natürlich voraus, dass man eine Beziehung zu ihm hat. Ja? So wie wir eine Beziehung haben, dann redet man miteinander. Ich habe eine Beziehung zu meiner Frau, Kommunikation ist da. In gleicher Weise habe ich eine Beziehung zu meinem himmlischen Vater, zu Jesus, zum Heiligen Geist, zum dreieinigen Gott. Und natürlich wird da kommuniziert, sonst ist es keine Beziehung mehr irgendwann. Ja. Ja, du hast jetzt von dieser Last gesprochen, also dass, ne, diese Last, dass man etwas weitergibt beispielsweise. Ja. Also es lässt einen nicht los, das muss jetzt nicht so eine erdrückende Last sein, nein, nicht, dass die Zuhörer jetzt Angst kriegen, weil es ja auch nochmal dieses the office of a prophet, also wirklich ein Prophet zu sein, dann hast du halt echt so eine Last, weil du einen Auftrag hast, die Leute zur Umkehr zu bringen. Genau. Aber wir alle, die den Heiligen Geist haben, haben ja auch prophetische Eindrücke. Und das ist dann nicht immer so eine Schwere, dass du die ganze Zeit sagen absolut musst, kehr nicht um. Ne? Nein, ich habe ja auch gesagt, das ist wirklich bei der prophetischen Kategorie, vor allen Dingen, wenn die etwas weitergeben müssen, was nicht so easy cheesy ist. Ja. Ja. Und nicht ein Wort der Ermutigung ist. Das meiste wird ein Wort der Ermutigung sein, es wird ein Wort der Erbauung sein und so weiter. Aber Gott redet auch klar und er gibt Verwarnungen, auch in unseren Träumen, auch in den Eindrücken, die er gibt. Und diese sollten wir natürlich nicht überhören. Ja? Und natürlich fällt es jedem schwer, das weiterzugeben. Weil du dich immer ja fragen musst, guck mal, wie viel Wahrheit verkraftet die Person gegenüber von mir? Ja, ich kann sehr schwer 5 Tonnen Wahrheit über eine Beziehungsbrücke bringen, die nur 50 Kilo verkraftet. Ja? So, dann ist danach die Beziehung vorbei. Du musst wissen, riskiere ich das? Okay, Gott, du hast geredet. Ja? So, in diesen Situationen befanden sich diese Propheten und vielleicht auch irgendjemand, der jetzt zuschaut. Und klar, und das ist eine Spannung. Ja, ist ein Druck. Kann ja auch sein, dass Gott einem auch etwas gezeigt hat im Leben von dem anderen Menschen, aber man soll es dem gar nicht sagen. Das könnte man ja auch immer noch mal prüfen. Es kann ja auch einfach sein, dass sagt Gott, guck mal, da ist gerade eine Schwierigkeit, bete doch einfach mal kontinuierlich für diese Person, ne, dass sich die Dinge verändern. Auf jeden Fall. Also wir werden Sachen vermittelt kriegen und müssen nicht sofort losrennen. Verstehst du? Eins der gefährlichsten Geräusche, die man machen kann, ist einfach laut denken und die Dinge rauszuhauen. Und ein Paradebeispiel der Bibel ist ja der Josef. Er hat ja den richtigen Traum gehabt, aber er hat das Ding völlig falsch aufgesetzt, ja, und sagt, Brüder, kommt mal alle her. Und ihr wart diese Gaben, die sich vor mir verneigt haben. Und ich habe übrigens noch einen Traum. Papa, Mama, ihr wart auch dabei. Und die Brüder haben so einen Hals gekriegt. Kann man ja auch verstehen, ja. Und es gibt auch die Dinge, die Gott zu uns redet, die wir in unserem Herzen bewegen sollen, wie Maria. Sie bewegte es in ihrem Herzen. Ja, und ein Simson, ja, ein Simson hat die Klappe aufgemacht über göttliche Geheimnisse und hat diese rausposaunt mit dem negativen Effekt, nicht nur, dass seine Frisur sich verändert hat, sondern dass er wirklich, ja, seine Kraft, die Quelle seiner Kraft verloren hat. Ja, also, und das sind dramatische Geschichten, also es ist wirklich wichtig, richtig mit dem umzugehen, was ich höre. Ja, also den Fehler habe ich schon gemacht, dass ich was gehört habe und es direkt rausposaunt habe. Ja. Und ne, desto schneller man die Dinge rausposaunt, desto mehr wird es ja auch gehört und desto mehr Widerstand kann da ja auch dann entstehen. Ne? Deswegen ist es auch nicht immer klug, alles, was man irgendwie gehört oder ne, was Gott einem gezeigt hat, direkt zu teilen, sondern erstmal in sich wirken zu lassen und darüber zu beten. Ne? Und die Frage des Timings ist einfach auch der Schlüssel für alles. Ja. Wann sage ich es der Person? Wie sage ich es der Person? Gott, gib mir Weisheit, es richtig zu sagen. Oder vielleicht in eine Fragestellung zu packen. Ja. So, da gibt es natürlich gute Wege, wie wir das rüberbringen können. Sollen wir jetzt auf unser Gespräch zurückgucken? Man könnte ja noch viel, viel länger sprechen. Ja. Aber ein Satz, die Hauptbotschaft oder was auf jeden Fall, wenn du jetzt alles vergisst, was gesagt wurde, aber einen Satz behalten solltest, was wäre dieser Satz? Ich würde sagen, schaff einen Raum in deinem Leben, dass Gott zu dir reden kann. Nimm Gott ernst an der Stelle. Und wir werden so berieselt von den Medien, vom Handy, von KI, von allem Möglichen jetzt. Wir werden so zugedröhnt und der Mensch ist heute gar nicht mehr in der Lage, richtig Gottes Stimme zu hören. Und es erfordert einen Schritt der Disziplin. Es erfordert einen Beweis Gott gegenüber. Gott, ich nehme dich ernst. Ich schaffe einen Raum. Für mich ist das der größte Punkt. Und dann wird Gott zu dir reden. Glaub's mir. Ja, ja, total schön. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wollte dich aber noch um etwas bitten. Nämlich, vielleicht könntest du für die Zuschauer beten, einmal für diejenigen, die noch gar keine Beziehung haben, ein Gebet, was diese Menschen verbindet und das andere danach vielleicht einfach noch für diejenigen, die einfach noch mehr wachsen wollen, die einfach noch mehr Gottes Stimme hören wollen, dass du einmal für die betest. Okay, dann machen wir es double for the trouble. Ja, nein. Also gut, double. Vor allen Dingen für die Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Weil alles fängt an mit einer Beziehung. Dann fängt die Kommunikation an. So war es in meiner Beziehung zu Uta. Es fängt in der Beziehung an. Und ich spreche einfach mal ein Gebet vor und lade sie ein, ich lade dich ein, es einfach auf der anderen Seite in deinem Herzen mitzusprechen oder laut mitzusprechen und mir zu folgen. Und das wird der Startschuss einer Partnerschaft, einer Freundschaft, die dich durch dieses Leben trägt. Aber es ist gleichzeitig auch die Grundlage für das ewige Leben. Okay. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Vergib mir all meine Schuld und reinige mich mit deinem Blut. Ich lade dich ein, dass du zu mir sprichst. Ab heute möchte ich mit dir kommunizieren. Ich werde einen Raum schaffen, sodass wir uns unterhalten können. Inspiriere mich und leite mich durch deinen Heiligen Geist. Und ich bekenne in meinem Herzen und mit meinem Mund, dass ich einen Bund geschlossen habe mit dem dreieinigen Gott. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. Das ist das Gebet, das ist wirklich sozusagen der Startschuss in diese Partnerschaft, in dieses, auch dass Gott zu dir reden kann, und das ist die Grundlage. Und jetzt bete ich für all die anderen, die sagen, ich möchte einfach einen Schritt weiterkommen. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein himmlischer Vater bist, Jesus, dass du redest zu deinen Schafen. Und in dem Namen Jesu komme ich gegen all die Blockaden und Hindernisse an, die einfach die Augen blockieren, die inneren Augen blockieren, die inneren Ohren blockieren, die Wahrnehmungsorgane in der Dimension des Geistes. Und ich bitte dich und lade dich ein, komm mit Träumen, komm mit Visionen, komm mit Tagträumen, komm mit Bildern, komm mit der inneren Stimme, mit all dem, was wir gesprochen haben, und schalte es frei für eine neue Ebene der Wahrnehmung in dir. Und danke, dass du sprechen wirst und danke, dass du Menschen leiten wirst und dass Menschen ihre Bestimmung finden werden, auch gerade nach dieser Sendung. Amen. Amen. So gut, danke schön. Und wenn du jetzt gerade das Übergabegebet mitgebetet hast, dann will ich dir gratulieren, weil es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Ich habe lange dafür gebraucht, aber seitdem hat sich mein Leben auch von Grund auf verändert. Es ist die beste Entscheidung, das ist die Entscheidung, die wirklich zählt in deinem Leben und ich gratuliere dir einfach dazu. Das ist so schön. Ja, und wenn dir das gefallen hat, dieses Gespräch, dann schalt doch wieder ein. Es wird ein weiteres Gespräch mit meinem Papa geben und noch hoffentlich viele weitere mehr. Ja, Papa? Ja, keine Frage. Okay. Ja. Sehr gut. Dann, ciao. Gerne.